Wie viele Geschlechter nach Nu haben wir vernichtet? Und es genügt, dass dein Herr die Sünden seiner Diener wohl kennt und sieht.